Es war ein trauriges Spiel, er war sowas von verliebt. Er hat gedacht, dass es nur sie für ihn gibt. Und ihr Lächeln hat ihn jedes Mal verzaubert. Doch er hat sich's versaut, nur weil er blau war. Sie hat ihn aufgemacht, weil er vertraut war. Er ließ sein Frust raus, Nachbarn hörten, dass es laut war. Er schlug sie, doch die Bullen kamen zu spät. Niemand hätte gedacht, dass er sich schlägt und dann geht. Dass er jemals so einen Fehler begeht. Als er aufwachte, wusste er nicht mehr, was gestern war. Dass seine Freundin wegen ihm auf dem Boden lag. Als er anrief, ging sie nur kurz ans Telefon. Du wirst mich nie wieder schlagen oder bedrohen. Es ist aus, Schluss, aus, Ende. Gestern noch glücklich, doch heute die Wende. Das erklärt endlich seine blutigen Hände. Whisky ins Glas, der Alkohol erfasst dich. Wenn du auf Weg bist, glaub mir, das hasse ich. Spürst du, dass meine Seele voller Hass ist? Dass aus meinem Herzen nur noch Hass spricht? Whisky ins Glas, der Alkohol erfasst dich. Wenn du auf Weg bist, glaub mir, das hasse ich. Spürst du, dass meine Seele voller Hass ist? Dass aus meinem Herzen nur noch Hass spricht? Der Alkohol erfasst ihn, er tötet sein Kern. Er frisst die Seele, die noch lebt, doch er füttert den Schmerz. Er ist so abhängig, wieso ist das Leben nicht fair? Doch er ertrinkt sich in den Kummer und der Jimmy ist leer. Er verliert den Verstand, will sich ändern ab heute. Sucht in ganz Berlin nach dem besten Therapeuten. Jetzt nimmt er sich vor, ich muss etwas tun für mein Engel. Ich will sie endlich zurück und fängt an, die Ärmel zu krempeln. Er hat es 2 Jahre durchgehalten, trocken geblieben. Es war ja Zeit für einen neuen Versuch, offene Liebe. Nimmt das Handy, ruft sie an, um eine Chance zu kriegen. Doch sie geht ran und sagt nur, ich werd dich nur hassen, mich lieben. Sie schreit ihn an und sagt, du sollst aus meinem Leben verschwinden. Und ab dort fing es von vorne an, das ewige Trinken. Er war zu schwach oder der Alkohol zu stark. Doch man weiß, dass er am Alkohol starb. Whisky ins Glas, der Alkohol erfasst dich. Wenn du auf Weg bist, glaub mir, das hasse ich. Spürst du, dass meine Seele voller Hass ist? Dass aus meinem Herzen nur noch Hass spricht? Whisky ins Glas, der Alkohol erfasst dich. Wenn du auf Weg bist, glaub mir, das hasse ich. Spürst du, dass meine Seele voller Hass ist? Dass aus meinem Herzen nur noch Hass spricht? Whisky ins Glas, der Alkohol erfasst dich. Wenn du auf Weg bist, glaub mir, das hasse ich.